schrotte wir von Herzen hassen, Kommerzscheiße im Radio, Wettermilch und der Klo. Ihr Getudel kann ich nicht mehr hören, komm, lasst uns die Ruhe stören. Im Bau zu Hause, auf der Straße, am Strand, Musik und Schack in Deutschland. Musikattacken mach ich dann und wann, mit dem Kübelwagen durch die Innenstadt, dann gibt's Marsch, Musik sagt.